gehe ich mal an die Seite ran. Ja, schönen guten Tag von der Seite. Dann gehe ich mal auf die andere Seite. Ja, schönen guten Tag. Wir sind heute hier bei der Konferenz für kleine Splasher. Ja, damit herzlich willkommen zum Splasher-Podcast. Kassel und Gruser. Wir sind back am Start. Und wir sitzen uns endlich mal wieder gegenüber. Ja, das ist schon angenehm. Ja. So ein Käffchen trinken. Hier schön ins Mikro rein säuseln. Reinatmen. Und ja, das, was ihr gehört habt, ist Teil unseres neuen Equipments. Ich habe es Gebrauch gekauft, deswegen waren noch ein paar schöne Audio-Files drauf. Eine komplette Konferenz. Die Splasher-Konferenz. Die kleine Splasher-Konferenz. Ja, damit wollen wir Wunderbares machen. Also das kommt noch, könnt ihr euch bereit machen. So. Sag mal so, das Gerät macht uns mobil. Das macht uns richtig mobil. Da können wir. Es lässt uns raus in die Welt. Mit 4 AA-Batterien losziehen. Und dann läuft der Bums. AA-Batterien. Ah. Kennst du das Wein, wo der die Batterienpackungen filmt? Dann nur so das Vorlesen. Ja, und beim letzten schreit er so. Eines meiner Lieblingsweins. Welche sind deine Lieblingsbatterien? Meine Lieblingsbatterien, ja. Die Knopfbatterien. Nee, die hast doch jeder, die passen doch. Die sind voll nice, die so nee. Flach sind. Doch, die sind so coole Brüder, die flach und breit sind. Nee, das sind die schlechtesten von allen. Eigentlich müssen die Lieblingsbatterien die AA sein, weil die braucht man meistens. Nee, AA, ich glaube AAA. AAA ist in der Fernbedienung drin. Aber früher hat man, glaube ich, die ganze Zeit immer AA gebraucht. Das war so, alles einfach ein bisschen größer. So Mitte der 2000er hat es, glaube ich, so gewechselt, dass von AA auf AAA umgestellt wurde. Weil ich weiß noch, ganz früher im Game Boy Pocket, da waren die, Game Boy Color, glaube ich, waren die AA drin. Wie viele? Zwei. Nur zwei. In dem alten waren 4. An dem Game Boy Advance war es. In diesem hässlichen. Ja, den habe ich. Der ist aber geil. Ich feiere den übel. Es war mein Lieblings-Game Boy. Der in diesem durchsichtigen lila Atomic See-Through. Da waren die AAs drin. Und ich hatte den ausgeliehen von einem Kumpel in der vierten, fünften, sechsten Klasse. Irgendwie sowas. Und der hat mir ohne Batterien ausgeliehen. Und dann hat mein Vater abends kein Fernsehen mehr gucken können. weil du die aus der Fernbedienung geklaut hast. Und es dann natürlich nicht zugegeben habe, dass ich sie habe. Weil ich eh schon den Gameboy heimlich ausgeliehen habe, weil das bei mir daheim No-Go war. Deine Eltern haben dir nicht erlaubt, einen Gameboy zu haben? Ja, also ich habe einmal einen Gameboy Pocket geschenkt bekommen von meiner Cousine, weil der hatte den an Weihnachten dabei, wo wir haben uns immer so, oder wir treffen uns immer noch beim Opa, alle, die komplette Family. Und die hatte den da dabei, weil sie den, glaube ich, zu Weihnachten bekommen hat oder so. Und der lag nur rum und ich habe dann irgendwann mal gefragt, darf ich damit mal spielen? Und ich so, ja komm, mach. Und dann habe ich den ganzen Tag damit gezockt und sie hat dann irgendwann gemeint, ah, ich brauche den eigentlich gar nicht, ich mag das gar nicht, kann ich haben. Und dann hat sie ihn mir geschenkt und ich habe dann den heimlich genommen, weil ich wusste, das wollen meine Eltern nicht. Und dann habe ich irgendwann kurz drauf wurde ich krank mit einer Lungenentzündung und hab's Bett voll gekotzt. Hast du die Geschichte denn schon mal erzählt? Das kann sein, ich weiß, das kann gut sein. Erzähl's nochmal. Ich hab's Bett voll gekotzt und dann während ich gezockt habe mit dem Ding im Bett, wo ich schon krank war, und dann hat meine Mutter halt so, leg den einfach weg. Ja, das hast du, glaube ich, sehr schön erzählt. Hat sind so unbeabsichtigt mitgewaschen. Und dann hatte ich erst ganz spät wieder. Ich habe mir dann mit 15, 16 oder so, habe ich mir einen Game Nintendo DS gekauft, wo der ganz frisch rauskam. Und zur gleichen Zeit kam die PSP raus. Und dann hatte ich den Nintendo DS eine Woche nach so, eigentlich ist PSP viel geiler. Hab den zurückgegeben, habe mir eine PSP geholt. Und da war ich dann richtig. Das war schon nice. Ein Gamer-Game. Das war geil. PSP ist bis heute, glaube ich, meine Lieblingskonsole. Ich fand das so geil, das Prinzip. Weil Game Boy und Nintendo war immer so kindliche Grafik. Das war immer so schlechte Pixel-Comic-Grafik irgendwie. Und mit der PSP haben sie es zum ersten Mal geschafft, so ein bisschen fotorealistische Grafik to go zu machen. Das war ja noch vor Smartphones, vor gescheiten Farbdisplays beim Handy und so. Hatte Sony schon so eine Konsole, wo du richtig geil drauf zocken konntest. Ja, und die waren halt auch konkurrenzlos in der Zeit. Und das war, du konntest Filme auf dem Ding angucken. Guck mal, heute ist es so, ich kann alles machen mit meinem Handy, aber früher, ich war mit dem Ding der King in meiner Klasse, weil ich Hitman da drauf hatte. Und wir haben so oft in der Pause einfach Hitman geguckt, Alter, weil ich den da einfach Stückchen drauf hatte. Und das Krasseste war, das habe ich glaube auch schon mal erzählt, dass ich den so richtig billig gerippt habe. Ich glaube von Mike Video damals war der illegal hochgeladen, der Hitman. Und dann habe ich den gerippt und mit so einem Videoprogramm konvertiert, dass ich den auf der PSP speichern konnte. Und das Videoprogramm war keine Freeware. Deswegen hatte ich in der Mitte vom Film so ein riesiges Wasserzeichen. Aber es war mir scheißegal. Ich konnte auf meiner PSP Hitman anfangen. Alter, das hätte mich richtig gerastet. Ey, das war mir so egal. Nee. Dann GTA gezockt, Alter. Need for Speed gezockt. Das war so fett. Das sind so gute Erinnerungen daran. Wurde nie erreicht. Die Switch ist jetzt ein bisschen so in die Richtung, weil das richtig geiles Gaming-Mobil ist. Ja, es gibt noch Leute, die rennen mit der aktuellen PSP rum, die heißt, glaube Vita oder so. Ja, aber die wird, glaube ich, nicht mehr unterstützt. Nee, die wird auch, glaube ich, nicht mehr produziert und alles. Ja. Also die Leute, die es haben, haben es halt, haben ja Spaß da damit, aber ansonsten... Ja, ich habe die vor 2-3 Jahren auch mal ausgegraben mit Henny zusammen auf der Freizeit. Die Freizeit. Da war es auch wieder geil, aber nicht so wie früher. Es kommt einfach nicht mehr an das ran. Das ist wahrscheinlich auch so das Nostalgie-Ding wieder. Du findest das, hast das viel geiler in der Erinnerung, als es eigentlich war. Einfach nur, weil es in der Erinnerung ist. So. Das ist auch verrückt irgendwie, wenn man dann direkt so denkt, ah, das Spiel, das sah damals richtig, richtig gut aus. Und dann packst du rein und denkst so, what? Es war halt für damalige Verhältnisse, gab es nichts Besseres. Deswegen ist in deinem Gehirn, dann wird es vermischt mit dem, was es aktuell gibt. Ja, wie die Leute auf Lara Croft abgegangen sind. Und wenn du es heute anguckst, das waren einfach nur Dreiecke. Ja. Dreiecke zusammengefügt. Das sieht so scheiße aus. Die ganze Karte waren generell immer nur so geometrische Formen, wo man da rumgerannt ist. Dann halt so eine Textur von braunem Schlamm und grüne Wiese draufgeklatscht. Wow. Dann gab es mal da so ein Polygon hoch und wieder runter. Das war's. Vorspringen, zurückspringen. Die Lara Croft Moves. Aber schon krass. Was für eine Entwicklung gemacht wurde, vor allem in was für einer kurzen Zeit. Ja. Ich glaube, das ging fast in keiner Branche so krank schnell wie in der Gaming-Branche, würde ich behaupten. Ich finde aber die ganze Handysache richtig krass. Ja, stimmt. Wenn man überlegt, dass man früher einen Computer, der hat 10, 20 Kilo gewogen mit Monitor, hat man den auf dem Tisch stehen gehabt, hat da Disketten reingeballert und dann hat sich so viel getan und mittlerweile hat man den einfach in der Hosentasche. Ein Computer, der alles kann. Alter, die Dinger, das was du jetzt in der Hosentasche hast, hätte zu Beginn der Computerzeit, glaube ich, 100 Räume gefüllt. Ja. Das ist so krank. Da gibt's so, nach der letzte Reddit so ein Bild gesehen, irgendwie der erste Serverraum mit 2 Megabyte Speicher Verfügbarkeit und es war so ein riesiger Büroraum voller Speicherblöcke. Das ist so krank. Und heutzutage trägst du halt so 500 Gigabyte in der Hosentasche. Und es geht ja weiter. Die Chips werden ja immer kleiner. Das hört nicht auf. Man findet immer eine neue Technologie, Prozessoren zu fertigen, die noch dünnere Leiterbahnen haben. Da sind wir jetzt bei 14 Nanometer angekommen. 14, Alter. Und dann ja auch noch Cloud-Speicher dazu, weißt du, du schickst den Bums irgendwo hin und dort wird's gespeichert. Das ist so verrückt, was mittlerweile alles möglich ist. Und wir konnten in der goldenen Zeit, wir haben's alles mitbekommen. Technischen Entwicklungen. Aber man weiß ja gar nicht, ob das der Anfang ist. Ich würde schon behaupten, dass der Anfang ist. Glaubst du, da kommt immer so viel? Man kann sich ja schlecht vorstellen. Wenn es der Anfang ist, dann kommt da noch einiges. Ja, weiß man nicht. Vielleicht ist es ja jetzt so, dass es so ein bisschen stagniert. Dass es auf dem Peak ist. Und jetzt denkt man, ja, da geht noch alles und man fliegt und bla bla bla und bla bla bla. Ich glaube, da geht schon auch was. Ich glaube auch, dass immer noch was geht. Okay. Ja, haben wir, glaube ich, auch schon oft drüber geredet. Ja. Haben wir jemals über Boston Dynamics gesprochen? Ich glaube schon. Okay. Ich glaube schon. Ja. Okay. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir denn? 11 Minuten. Oh Gott, wir müssen ja noch eine halbe Stunde. Mindestens 20 Minuten füllen. Und dann haben wir so das Mindestzoll, was die Leute erwarten, erreicht. Hast du eigentlich Rückmeldung bekommen von irgendwas? Ich habe ein Album bekommen. Ein Album habe ich bekommen. Ein einziges. Aber ungewusst. Er hat mir einfach ein Album geschickt, hat gemeint, falls ihr gerade was braucht, dann habe ich zurückgeschrieben, ja, wir brauchen gerade unbedingt, wir haben in der letzten Folge gefragt, oh ja, soweit bin ich noch gar nicht. Aber danke an der Stelle nochmal, Victor. Der hört immer so ein bisschen nach, der lässt immer so 5 Folgen schleifen und dann hört er 5 Folgen auf einmal und dann lässt er wieder ein bisschen schleifen. Okay. Ich weiß, das ist so ein partizieller Hörer. Ich würde generell gern mal wissen, ob wir noch einen Hörer haben, ob wir 2 Hörer haben. Also ich kann dir Spotify-Statistik sagen, die ist schon relativ akkurat. Muss nur kurz Spotify für Podcast, das heißt es. Ah ja, da bin ich ja mal gespannt. Weil ich habe so, dadurch, dass wir generell relativ wenig Rückmeldung mittlerweile nur noch bekommen, habe ich so das Gefühl, uns hört gar niemand mehr. So, jetzt muss ich kurz schleuben. Ah, habe mich ein bisschen mit Corona infiziert. So, also, unsere letzte Folge wurde zwischen dem 5. und 11. Februar 18 Mal gestartet. 18 Mal gestartet. Individuell gestartet. Individuell gestartet, genau. Okay. Und insgesamt von der ganzen Zeit gab es 1900 Starts. Ui. Für alle Folgen insgesamt. Aha. Und Streams, also alle, die es, glaube ich, länger als eine Minute hören, sind es 1300. Okay, und welche Folge wurde am häufigsten gestartet? Warte, jetzt mache ich kurz die Statistik, sonst muss ich wieder scrollen. Uns haben insgesamt 220 verschiedene Leute angehört. Okay, krass. Das ist schon krass. Und nur 45 Leute auf Instagram. Ja, Instagram sagt halt wohl. Das ist echt scheiße. So, was kann man noch sehen? Ich mach alle alles. Ja, komm. Alle alles, weil sonst sieht es ein bisschen mickrig aus. Wir sind der Durchsicht, der Transparent-Cast. Bei uns erfahrt ihr, wie viel wir verdienen. Warte, jetzt habe ich nur auf die eine Folge gedrückt. Das war unlustig jetzt. Gar nichts. Null. Nada. Hey, wie komme ich zu allen Folgen? Machen es nur für Spaß. Natürlich, klar. Machen es nur für euch. Dass ich... Ah, nee, für den Fame. Aber sonst nichts. Die meistgespielte Folge kann man, glaube ich, sehen. Ich tippe, es ist Folge 14. Nee. Hey, wieso 14? 12. Was war 14? Ich weiß nicht, aber ich habe ein gutes Gefühl. Nee, die allererste Folge wurde 149 Mal gestartet. Das ist die meistgespielte. Die meistgestartete. Ach, Gott, das ist doch, dann 19 weniger war die Laura-Folge mit dem großen Luke. Dann müssen wir ihn unbedingt wieder einladen. Der Leute gezogen. Lukas, hiermit herzliche Einladung. Und drittmeiste war... Aber die Bedingung ist, dass er die Leute auch dran behält. Ja. Vielleicht müssen wir Lukas ins Boot nehmen. Vielleicht muss er uns jede Woche anrufen in der Folge und uns die Frage stellen und nicht wir stellen uns die gegenseitig. Ich glaube nicht, dass der Grund ist, dass er auftaucht, sondern dass, wenn er wirklich hier sitzt, dass er es dann Leuten erzählt und sagt, ja, hör ich das an. Und eigentlich müsste Lukas, der Aufruf an dich, sagt, warum sagst du nicht deinen Freunden, dass du jedes Mal in der Folge bist? Zumindest dein geistlicher Wert ist jedes Mal in der Folge. Ja, das könnte er sagen. Eigentlich, also... Hallo. Ja, und seine Stimme auch eigentlich. Stimmt. Also heute auch wieder. Das siehst du? Ich schon vorab. Also, Lukas. Ist auf jeden Fall die drittmeistgehörteste Folge mit 110 Starts. Das sind 39 weniger wie die erste. Ist 008 Autovideos zu JP Performance und so. Okay, da wissen wir, wo es herkommt. Da wissen wir auch, wo es herkommt. Also ich glaube, wir müssen mehr mit solchen... so ein bisschen Name-Dropping betreiben. wir tun uns einfach jede Folge irgendeinen so speziellen Namen geben. Irgendwas, wo dann in Charts landet. Ja. Dann gibt's die Audience. Puh, das ist jetzt schwierig. Also wir haben, glaube ich, knapp 28 Follower. Kann man da rein? 28 Follower? 27 haben wir, aber rückgegangen. Also ich glaube, die Leute feiern es nicht mehr so. Ich glaube, so 2 weniger haben wir mittlerweile. 47% männlich, 24% weiblich, 28% non-binary. Also das dritte. Ja. Nicht binär. Und Alter, 48% sind zwischen, steht gar nicht dran. 70 und 80. Zwischen 18 und 22. Oh, okay. 33% sind zwischen 23 und 27. Und 2% sind zwischen 60 und 150. Okay. Ich würde mal vorschlagen, wir starten mal eine Werbeoffensive. Jetzt kommt's. Das finde ich eigentlich auch interessant. Man sieht, was die Leute an Musik hören. Ui. Was glaubst du, ist auf Platz 1? Deathcore. Genre oder Künstler? Künstler. Künstler. Künstler dann. Justin Bieber. P. Pietro Lom. Nee. Ist ein Rapper. Ein Rapper, Kollege. Mhm. Nein. Apache. Ja. Und auf 2 Mountain Mover und auf 3 Chronics. Mountain Mover auf 2. Mhm. Aber weil der Dani unser Top-Hörer ist. Grüße gehen raus. Und vielleicht haben sich das eine Album zufällig Leute angehört. Stimmt. Und dann haben sie das alle gemein. Da bist du gehypt. Und wir hatten bis vor kurzem nur Zuhörer aus Deutschland und der Türkei. Warte. Jetzt ist dazugekommen ein Zuhörer aus Australien, einer aus Mexiko und einer aus Brasilien. Oi, mate! Bloody wanker! Das war an der Stelle direkt erstmal alle Leute grüßen, die neu zuhören. Good evening, Jesus! Hola, hola! Hola, hey, señores! ¿Qué tal? Una cerveza, por favor! Sag mal, alle, herzlich willkommen. Was war es? Amerika, Australien und? Brasilien, Mexiko und Australien. Oi, falo Portugues. We. Mehr kann ich nicht auf Portugiesisch, ne? Das war's an Statistiken. Mehr okay. Sagt mir das. Wie gesagt, ich würde mal eine Werbeoffensive starten, Patrick. Oder Werbung schalten. Nee, ich will, dass die Leute sollen uns weitererzählen. Was ist unser Mehrwert? Was kann. Guck mal, wir machen das jetzt so, nach dem Strohballprinzip. Nicht Strohball, Schneeball? Schneeball. Strohball. Das klassische Strohballprinzip. Wir geben jetzt den Leuten das, was sie zu den Leuten sagen sollen, warum sie uns anhören sollen. Oh je. Was soll Person X, Person Y sagen, warum sie uns anhören? Der soll sagen, hör dir den mal an, der ist ganz gut. Weil, ganz wenn man sagt, der ist richtig, richtig gut, dann hört zu überhyped. Ja. Sie hört sich safe an. Wenn das so ein Mäh-Ding ist, dann. Oder ich höre den ganz gern. Ja, hör dir den an, ich höre den ganz gern. Das ist ganz in Ordnung. So. Ja. Kann man mal machen. Schau mal hier. Also mal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Beste ist, aber kann man mal machen. Einfach ohne Kommentar schicken. Genau. Einfach nur ein Ding zu dem Ding hin. Hey, ihr kriegt einen Shoutout von uns, wenn ihr uns einen Screenshot davon schickt, wie ihr es 5 Leuten weitergeschickt habt, ohne was zu sagen. Wir machen einen Kettenbrief. Boah, ne Dings. Abonniere bei 3 Fragezeichen Telefonlawine. Jeder ruft 5 Freunde an oder schreibt es 5 Freunden und die sollen es 5 weitersagen. Wann benutzen es die 3 Fragezeichen? Wenn sie was rausfinden wollen. Wenn sie was rausfinden wollen, was nirgends irgendwie niedergeschrieben ist oder so. Wenn die Recherche quasi am Ende ist, so ist sie sich wollen rauskriegen, wer die Person war, die mit dem roten Auto um die und die Uhrzeit dort langgefahren ist. Okay. Dann rufen sie 5 Freunde an, jeder von den 3. Rufen sie die 5 Freunde an. Timmy und George. Und Timmy der Hund. Nee, sie rufen 5 Leute an und diese 5 rufen dann wieder 5 an und das verbreitet sich ja rasend schnell dann. Ja. Und dann klingelt bei denen jemand das Telefon. Und dann ist der Blackie im Hintergrund und macht Telefon, Telefon, Telefon, Telefon. Und dann wissen sie. Sehr gut. Das macht ihr jetzt alle. Genau. Und wenn ihr uns einen Screenshot schickt, Alter, schickt uns einen Screenshot. Von dem Anruf? Nee, von dem, wie ihr es 5 Leuten geschickt habt. Okay. So machen auch Snapchat immer Werbung. Echt? Wenn man so 10 Leuten weitergeschickt hat und dann einen Screenshot, ein bisschen dreist. Kriegt man einen Shoutout. Ihr kriegt von uns einen richtig krassen Shoutout. Okay. Ihr kriegt so einen Shoutout. Ihr landet in der Folgenbeschreibung. Oh Gott. Nicht das, nur. Ich glaube, das wollen die Leute gar nicht. Doch. Mit eurem Instagram-Ad. Dann bekommt ihr riesig Reichweite. Dann könnt ihr euch googeln und dann findet ihr dann das. Dann findet ihr die Folge. Dann wisst ihr immer, in welcher Folge wir euch geehrt haben. Könnt ihr Leute begrüßen mit der, hast du mich schon mal gegoogelt. Ich bin dann mal. Ich wurde in so einem Podcaster. Aber nur, wenn ihr uns einen Screenshot schickt. Okay. Kommt eh keiner an. Ich call's jetzt, kommt eh keiner an. Change my mind. Aber unsere Community tut nichts für uns. Einer bringt nur so einen. Ja, kein Bock. Aber wir waren gerade. Wir waren schon ganz nah an einem guten Thema eigentlich, gell? Ich wollte noch kurz was aufgreifen von gerade eben. Oh Gott. Weil wir schon 3 Fragezeichen hatten. Mein Tipp der Woche. Mein absoluter Tipp der Woche. Die 3 Fragezeichen Bücher werden jetzt chronologisch von 1 bis was ich weiß nicht bis wohin von Gastlesern vorgelesen als Hörbuch, also nicht als Hörspiel, sondern als Hörbuch, und die nehmen sich da richtig geile Leute ins Boot. Folge 1 bis 3 haben die Standard Hörspielsprecher vorgelesen, jeweils ein Buch. Hörst du mir zu überhaupt? Ja, du erzählst es den Leuten, aber ich suche nicht. Ich erzähl's doch dir. Und dann hat Bela B. eins gelesen und das Neue, das jetzt rauskommt, tut Henning Mai vorlesen, der Sänger von Annen Mai Kantereit mit dieser richtig geilen Stimme. Herrscher, nicht mal gesagt, du findest die voll nervig. Ich finde die richtig nice, die Stimme. Ich Safe Call hast du mal gesagt, du findest die total nervig. Sogar auf Band, ich habe das, im Archiv. Such's raus, Ist safe nicht gesagt, dass ich den seine Stimme nervig finde. Ich finde die richtig nice, die Stimme von dem. Ja, okay. Ist echt so. Okay. Und der liest das Buch vor, ich glaube, das fünfte oder so, der Kreischen, Schreiende Wecker. Das kommt jetzt demnächst raus und ist richtig geil. Bela B. hat auch so eine angenehme Stimme zum Zuhören und ich hab den, glaube ich, noch nie sprechen gehört. Nur singen? Nur singen, glaube ich, ja. Ja, weiß auch nicht. Doch, der hat, wahrscheinlich weißt du es noch nicht, aber der hat bei relativ vielen Filmen schon synchron gesprochen. Das hat er irgendwann angefangen, so nebenher zu machen, Synchronsprecher. Hat der Bill Kaulitz auch mal gemacht? Ja, der hat... Für die Arthur und die Minimoys. Die Minimoys, genau. Die Mois. Mois, was geht bei dir? Ja, ich wollte gerade gucken, es war ja, Anfang der Woche waren ja die Oscars, gell? Ja, und Parasite hat richtig hart abgeräumt. Wie viel hat er bekommen? 4 Stück. 4? Ja. War für 8 nominiert, glaube ich, gell? Und der erste internationale Film, der den besten Film-Oscar bekommt. Der erste. Kein amerikanischer Film. Man denkt auch, das ist so ein amerikanisches Ding, aber eigentlich kann ja jeder mitmachen. Ja gut, es ist ja auch ein amerikanisches Ding, es wird ja von den, sind ja die Academy Awards. Und Brad Pitt hat einen bekommen. Für Once Upon a Time. Ja, Nebenrolle, beste Nebenrolle. Ja, nur Quentin Tarantino auch. Und hat danach mit Jennifer Aniston gefeiert. Patrick, da bahnt sich ein Liebes-Comeback an. Das ist genauso wie sich ein Liebes-Comeback bei Florian Silbereisen und Helene Fischer anbahnt. Die sind anscheinend wieder zusammen. Mensch, das wäre schön. Wer hätte denn das erwartet? Die zwei. Wer hätte denn das erwartet? Die brauchen sich halt schon. Ja. Die gehören schon zusammen. Also, finde ich eigentlich gar nicht so Florian krass. Und die Helene. Ich glaube, der Florian. Aber ich glaube, der ist privat wahrscheinlich gar nicht so. Aber das wäre brutal anstrengend. Aber der ist auf jeden Fall mein Lieblingstraumschiff-Kapitän. Das muss ich ganz an dieser Stelle mal erwähnen. Ist der neu da, gell? Der ist da ganz neu. Wurde nicht brutal gehatet. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal einmal Interesse halber wollte ich eine Folge mit ihm anschauen. Und dann habe ich, Interesse halber. Okay. Ich wollte wissen, wie der ist als Schauspieler. Und dann habe ich bei YouTube das eingegeben und dann habe ich nur so eine Szene gesehen, wo er nicht mal dabei war und mir hat's gereicht. Ich habe gedacht, das muss ich nicht wissen. Das interessiert mich jetzt nimmer, wie er ist. Dann habe ich es ausgemacht. Ich bin, glaube ich, kein Traumschiff-Zuschauer. Ich finde es irgendwie verrückt bei Schauspielern. Da gibt's manche, die Schauspielern gar nicht eine Figur in dem Film, sondern die Schauspielern immer sich selbst. Ja. Zum Beispiel, keine Ahnung. Til Schweiger. Til Schweiger ist auch der erste, der mir einfällt. Aber auch so... Elias Mbarek. Arnold Schwarzenegger oder Bruce Willis oder sowas, die spielen alle immer den Charakter, vielleicht eine Hintergrundgeschichte und so. Aber es gibt so Leute wie Christian Bale oder Jim Carrey, die rasieren Christian Bale. Christian Bale. Nee, das ist aber auch dem geschuldet. Gerade Bruce Willis oder so, das sind halt Action-Schauspieler, die kann ich für nichts anderes verwenden. Ja, weil sie es nicht können. Ah, ich glaube. Dann wird man es ja machen, wenn sie es könnten. Ich glaube, weil die einfach das sind. Das sind Actionhelden. Das sind so, weißt du, das ist ja bei The Expendables oder was, das sind ja alle zusammen. Ja, die alle meine ich. Das ist halt denn ihr Ding, die machen halt das. Aber genauso gibt es ja auch sowas wie, was weiß ich, Adam Sandler. Yeah. Adam Sandler macht ja nur so Comedy. Yeah. Wobei der jetzt ein schlechtes Beispiel ist, weil ich jetzt ein Gegenargument gebracht hätte. Ich hatte vor 3 Tagen den Film Uncut Gems angeguckt, der ist auf Deutsch, glaube ich, der schwarze Diamant. Das ist auf Netflix glaube ich, mit Adam Sandler, wo der mal eine ernste Rolle spielt und es ist richtig gut. Ja, und das zeigt halt auch eigentlich, dass ein Schauspieler gut ist, wenn der so eine Rolle verkörpert. Aber davor war der ja dafür verarscht eigentlich, belächelt, dass der immer nur so schlechte Familiencomedy gemacht hat. Ja. Wie so diese Klick und so. Aber ich feiere dem seine Filme eigentlich. Ah, ich weiß nicht. Ich mag den eigentlich. So, das ist eine seichte Unterhaltung. Ja, deswegen mag ich. Manchmal brauchen wir das wirklich. Aber dann... Wenn du dich nicht so reinsteigern willst, wenn du einfach wirklich so oberflächlich ein paar Mal lachen willst und dann irgendeine Handlung, die interessant ist, aber nicht brutal übertrieben, dann guckst du was an. Ich kann das schon verstehen. Ja, aber ich weiß nicht. Mir hat es nie so richtig was gegeben. Ja. Und deswegen war ich jetzt so überrascht, dass der auch normale Filme kann. Jetzt hat mich das erste Mal, wo mich das überrascht hat, war, ich glaube, Johnny Depp. Der macht ja auch so... Ja, der ist auch immer dieselbe Rolle eigentlich. Nee, der hat ja zum Beispiel bei, wie heißt das, 7 Pforten oder sowas. Ja. So, Oder dann, klar, das Fluch der Karibik ist das, was man wahrscheinlich am meisten kennt. Oder dieses, wie hieß das, wo es ein Western-Ding war? Lone Ranger. Da spielt er halt so die Rolle, aber dann spielt er halt auch in irgendwelchen Thrillern oder Horrorfilmen mit und spielt die Rolle dafür halt auch echt gut. Das erste Mal, wo ich richtig gemerkt habe, okay, zum Schauspielern gehört schon was dazu, war tatsächlich bei Jim Carrey, wie du gerade gesagt hast, weil ich den davor nur als diesen Witztyp kannte und aus so, was weiß ich, Bruce Allmächtig und so ein Zeug. Und dann habe ich 23 gesehen. Ich weiß nicht, ob du den habe ich auch gesehen, ja. Und da spielt er einen, der, wo man nicht weiß, ob er psychotisch wird oder ob er das wirklich alles wahrnimmt, was er da sieht, so mit Teufel und die Zahl 23 ist teuflisch und was weiß ich. Und das fand ich richtig gut, weil er da so eine brutal ernste Rolle, gar nichts zum Lachen gespielt hat, sondern wirklich eine sehr ernstzunehmende, weil man nicht weiß, ob es eine psychische Krankheit gerade ist, die überherrscht über ihn. Und das fand ich top. Und dann habe ich später noch irgendwann die Truman Show gesehen und da wusste ich dann, okay, das ist ein krasser Schauspieler, weil Truman Show hat er auch so überzeugend gespielt. Ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich denke schon manchmal, du bist in so einer Truman-Show. Ja, ich denke das auch manchmal. Sogar so, dafür, dass das so ein einfacher Gedanke ist, wo man höchstwahrscheinlich eigentlich sagen kann, nee, das ist nicht der viel zu aufwendig. Dafür hat man den Gedanken relativ häufig irgendwie. Das ist, ich glaube, auch... Sollen wir das kurz erklären, um was es geht? Paranoide Schizophrenie, Patrick. Aber das hat ja dann jeder, oder? Nee. Nicht? Nee. Ja, okay. Das ist was Spezielles, Patrick. Das ist was Spezielles. Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Film. Da geht es darum, dass der... Also das ist blöd, wenn man da... Da darf man eigentlich nichts sagen. Doch, das wird ja relativ schnell klar. Also es, da geht es darum, dass der Typ in einer Welt ist, wo jeden Tag eigentlich ähnliche Sachen passieren und irgendwann fällt ihm auf, dass die Sachen zu geplant passieren. Dann forscht er so ein bisschen nach und merkt halt dann, dass er eigentlich in seiner eigenen Show ist, wo es um sein Leben geht, aber unwissentlich hat er da halt jahrelang drin verbracht. Ja, Ab der Geburt. Haben ihm Leute zugeguckt bei allem, was er macht. So. Ja, eine Fernsehshow halt einfach. Das ist richtig verrückt, die Vorstellung. Ja. Wenn es sowas geben würde. Ja. Das ist richtig crazy, Alter. Denkt man sich auch, wenn es sowas geben würde, wenn da irgendjemand drin wäre, dann wüssten wir es doch. Nee, weil du bist doch da drin. Ja, aber... aber das ist die Wahrscheinlichkeit, vielleicht dass ich... Vielleicht der Einzige, der da nicht drin ist, weißt du? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es bin, ist doch sehr gering. Die ist richtig gering, aber es könnte... sie besteht. Das Argument, das hole ich mir auch mal wieder, dann wisst ihr jetzt, komm, das dann ist doch richtig. Aber ist doch jemand anderes. Aber gerade dann weißt du eigentlich nicht, wenn es das gibt. So, ja. Wenn du. Oh boy. Ja, aber es ist auch so wirklich ein richtig guter Film. Also kann ich nur empfehlen. Ich feiere den total. Ich hab ihn schon lange mal angeguckt. Ich guck den, glaube ich, irgendwo. Ich guck den einmal im Jahr eigentlich an. Die Truman Show. Der lief auch früher einmal im Jahr. Der kam auch immer so in die Weihnachtszeit. Das ist so ein typischer Weihnachtsfilm. Vielleicht denkst du es nur, weil da alle Filme kann sein. Ah, der kam immer an Weihnachten. Harry Potter kam auch immer um die Weihnachtszeit. Und der Ring langsam. Schön, der Ring kam auch immer. Es kam immer so. Braveheart. Oh, Sissi. Franz. Ja, wir haben gerade noch so viel Zeit. Ja, wir waren doch noch bei den Oscars. Wir kommen gar nicht voran heute. Bei den Oscars. Das ist auch schön, mal wieder so eine Bubble-Folge. Ich habe richtig Bock auf den Film. Der hat, glaube ich, so alles groß auf Anschlag. Und dann der ist aber noch nicht im deutschen Dinger. Und ich will den, glaube ich, auf Deutsch gucken. Ich kann dir aber sagen, dass der ab dem 20.02. auf Prime Video verfügbar sein wird. Echt jetzt? Dann muss ich mir ja gar nicht auf iTunes holen. Deutscher Tonspur. Deutscher Original. Ich weiß nicht, ob Deutsch, aber Englisch auf jeden Fall. Ja. Und dann gucke ich mir sowas von safe an. Oder auf Koreanisch. Das ist ein sehr guter Film. Ich habe ihn verstanden. Ich habe wirklich Bock auf den, weil ich glaube, ich habe einen Trailer davon gesehen und ich glaube, er ist am Ende was ganz anderes, wie man vermutet. Das wäre schön, ja. Sowas mag ich. Ja, weil es ist so, es soll anscheinend mega gesellschaftskritisch sein. Das ist auch mal gut. Da habe ich sehr viel Lust drauf. Und der Trailer gibt nicht so arg viel her, worum es denn eigentlich gehen könnte. Kann ich den Trailer angucken. Doch, bei dem wollte ich... Nee, ich gucke aber heutzutage auch kaum noch Trailer an, weil es so oft Trailer gibt, die wirklich die Filme komplett verraten. Ich glaube, das weiß jeder. Ja. Never ever watch a trailer. Ever. Ich wollte gerade irgendein Beispiel bringen, bei welchem Film ich mal so überrascht war, dass er komplett anders war als der Trailer. Aber ich weiß es nicht mehr. Alvin und die Chipmunks. Ich würde den Regisseuren gern immer High Five geben, wenn sie in den Trailern Szenen verwenden, die nicht im Film vorkommen. Das finde ich immer top, weil damit verraten sie wirklich nichts. Aber macht das irgendjemand? Das machen relativ selten Leute. Und ich glaube, dass in den Trailern Szenen sind, die nochmal nachgespielt werden, weil manchmal sieht die Szene oder ist anders geschnitten und sieht dann im Trailer ein bisschen anders aus. Ja, geschnitten eh. Aber es gibt auch teilweise Trailer, wo Szenen drin sind, die nicht im Film drin kommen, also um auch inhaltlich nichts zu verraten. Ja. Wo nur so Texte kommen und so. Ja. Das Schlimmste war bei Godzilla, der Neuverfilmung von Godzilla, wo sie einen Trailer irgendwie über 3 Minuten nur mit Bryan Cranston vollgesteckt haben, also der Hauptdarsteller von Breaking Bad und Malcolm in the Middle, der Familienvater. Und da war gerade der Bryan Cranston-Hype wegen Breaking Bad. Und der Trailer war so 3:30, nur Bryan Cranston. Und dann im Film sind es genau die Szenen aus dem Trailer und dann stirbt er und kommt kein einziges Mal vor. Das ist so krass gewesen, Alter. Wir haben den halt wegen dem angeguckt. Wir dachten, boah, das ist jetzt ein geiler Film mit dem und Godzilla, bestimmt voll fett. Und dann du denkst so, nee, das ist jetzt nicht tot, was? Oder? Das ist irgendwie so eine Vorblende oder so. Das ist einfach tot und kommt in 2 Stunden Film kein einziges Mal mehr. Das ist auch voll gut, weil dann musst du nicht aufs Cover machen, weil kannst du ja Godzilla drauf machen. Ja, schon. Und dann ist es gar nicht so irreführend. Das war auch einfach nur ein Werbegag von denen. Sehr im gut. Endeffekt. Die haben dem wahrscheinlich für den die 10 Minuten einen Bruchteil von der Gage bezahlt, was sie ihm normal bezahlen hätten müssen, aber konnten halt fett mit ihm werben. Und wie gesagt, das war gerade auf dem Hype von ihm, dem da wahrscheinlich ordentlich Zuschauerzahlen nur durch ihn generiert. Und dann so einen ganzen Billo-Film dahin geklatscht. Der Film war wirklich Billo, der danach kam. Also war wirklich schrecklich. Der restliche Film. Ja. Ja, hast du noch was zu den Oscars? Ja, mal wieder keine Frau nominiert bei Regisseur. Gibt's da welche? Ja, klar. Sorry, ich kenne mich bei den Regisseurs nicht so aus. Gibt's schon. Gibt auch, glaub, gute. Aber das ist so ein Ding, die Oscars sind ja nicht immer politisch korrekt. Die haben ja auch ewig lang keine Schwarzen nominiert. Und dann hat sich die Gesellschaft aufgeregt und dann wurde ein Film über farbige bester Film, wo jeder wusste, das haben sie jetzt gemacht, um die Medien ruhig zu stimmen, ja. So im Endeffekt. Und jetzt war halt. Wie stimmt das eigentlich bei denen? Die Academies. Okay. Mensch, da kennt man es auch gut aus. Ich glaub, das sind auch irgendwie so ein Gremium aus Produzenten und was weiß ich, die das dann entscheiden. Die müssen nur einmal im Jahr das machen und dafür werden die bezahlt. Ja. Mensch, ja, das ist ein krasser Job. Das ist wie beim Ballon d'Or. Was ist das? Der Ballon d'Or ist Weltfußballer. Und da darf quasi jeder, der in der Profimannschaft stimmt, abstimmen. Abstimmen. Also wenn das stattfindet. Ah nee, nicht jeder. Es darf, oh Gott, wie war denn das? Jeder Trainer. Jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Ich weiß es nicht mehr. Jeder, der schon mal mit einem Ball rumgekickt hat. Nee, jeder Trainer von der Nationalmannschaft, glaube ich. Hm. Und der Kapitän von der Nationalmannschaft. Hm. Und dann aber auch noch irgendwas auf Club-Ebene. Vielleicht kann uns da der Lukas aushelfen, der weiß sowas sicher. Erklärung raus. Naja. Für alle, die es interessiert. Aber interessiert wahrscheinlich auch niemanden. Ich finde es auch eigentlich googeln an der Stelle. Aber auf jeden Fall gibt es da auch so ein Gremium immer. Quasi aus denen, die das auch machen, die dürfen darüber dann entscheiden, was das Beste ist. Ja. Weil sonst wäre es, wenn du die Zuschauer oder so entscheiden lässt, dann wäre es zu sehr... Einer. Ja. Und so kann halt wirklich Leute vom Fach im Endeffekt sagen, das ist schon das Richtige. Der hat einen guten Dribbel. Der macht krasse Köpfe. Der muss ja irgendwie was systematisch festlegen, dass man sagt, der hat lange Beine, der hat lange Arme. Das ist gut, alles gut. Ich fand deinen Dribbel echt toll heute. Nicer Trippel übrigens. Oh, okay. Kommen wir zum musischen Part oder wohin gehen wir? Wohin geht die Reise? Ich glaube, wir müssen. Ich glaube, wir müssen. Mir sind wir. Was hältst du davon, wenn man zu einem Sixpack eher Sechserträger sagt, anstatt Sixpack? Was, ein R6er-Träger? Nee, ein Sechserträger. Ein Sechserträger? Ja, da trägt man 6 Flaschen Bier rum. Ein Sechserträger. Also, manche sagen ja Sechserpack. Nee, das sagt niemand. Sure. Aber es ist ja ein Trägerle. Da tut man ja von oben so die Finger rein und dann trägt man das. Sechserträgerle. Aber bist nicht du der Sechserträger? Weil ich ein Sixpack hab. Nee, weil du den Sechser trägst. Nee, der Träger ist ja das Pappding um die Flaschen rum. Das ist doch der Halter. Der Sechserhalter. Der Sechserhalter. Und du bist der Sechserträger. Nee, ich halte es ja auch. Du bist der Sechserhalterträger. Ja, das bin ich vielleicht. Oh je. Danke für den Zwischenwurf. Ja, ich habe das mir aufgeschrieben gehabt, mal vor Ewigkeiten. Und das wollte ich jetzt loswerden. Und habe gerade überlegen müssen, wie wir am Samstag losgetigert sind. Apropos Sechserträger. Bier. Wir haben doch auch Bier getrunken. Es war ein wirklich schöner Tag am Samstag. Ja. Wir haben so viel erlebt, so viele Menschen. Oh, bitte. Das ist schon witzig, wenn man rausgeht und einfach so Richtung Stuttgart, wenn was los ist, dann trifft man so viele verwirrte Menschen, verdrufte Menschen. Weiß nicht. Auch ein paar normale Menschen, aber ganz viele komische Menschen vor allem. Wer ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben? Oh, das ist schwierig. Ich glaube, der Typ, der am Eingang war, der uns angebabbelt hat, wo es... Warum wir die kleinen Bier trinken. Der war aber halt auch schon richtig besoffen. Der war richtig, der konnte gerade stehen. Ich weiß nicht, warum die Leute sich, bevor sie wohin gehen, was sie sehen wollen. Weil du siehst vielleicht die Band die nächsten 10 Jahre nicht mehr oder vielleicht nie wieder. Und dann lässt dir so krank einen reinlaufen, dass du vorm Einlass nicht mal mehr stehen kannst. Was ist denn los mit denen? Ja, und vor allem ist halt auch nicht ganz so billig, so eine Karte für so eine Band. Und dann kriegst du nichts mehr mit. Weißt, im schlimmsten Fall liegst du dann irgendwo rum und kotzt oder so. Wie hat er uns eigentlich angesprochen, die Kerle? Ich glaube, der wollte einfach nur vordrängeln. Ich glaube, das war die erste Intention. Das war komisch, dass mir eigentlich ganz links so mitlaufen konnte und immer ein bisschen überholen konnte. Dann ist mir direkt da vorne drin gewesen, was nichts bringt. Weil es wie im Flugzeug, wenn man einsteigt, sitzt man länger im Flugzeug, das bringt gar nichts. Ja. Und da bist halt länger drin, kannst vorher, aber dann bist du in allem Gedränge drin schon. Eigentlich. Du bist an der Garderobe am Gedränge, bist beim Merchandise am Gedränge, bist beim Bier am Gedränge, beim Essen am Gedränge. Überall. Und dann noch beim Platz finden im Publikum. Sind. Ja. Wenn du ein bisschen später kommst, kannst du locker noch irgendwo einen Platz suchen und da musst du dann so dich durchkämpfen. Der einzige Vorteil ist, dass wir dieses Bändchen bekommen haben. Ja, und weil wir nach vorne durften. Das war echt nice. Also ich glaube, wir haben ziemlich gute Plätze. Kleiner Tipp von den Stage-Dive-Pros. bei ist generell bei allen Konzerten? Ich weiß es nicht. Bei Festivals gibt es auf jeden Fall diese sogenannten Wellenbrecher. Ja. Und aus irgendeinem Grund gab es ganz vorne ganz teure Karten. Schau, okay, die sind näher dran, die sehen die Leute besser. Die sogenannten Front-of-the-Stage-Karten. Die waren crazy. Und die haben zum Schluss so ein Täschle bekommen, oder? Nee. Die VIPs haben das Täschle bekommen. Oh, da gibt's nochmal eine Unterscheidung. Ja. Okay. Dann gab's einen Mittelbereich, da konnte man rein, wenn man in der Mitte einen Dude gefragt hat, darf ich da rein? Dann gibt er so ein Bändchen am Arm, da darf man reinlaufen. Und wenn man das einmal hat, kommt man immer wieder rein. Das heißt, holt euch das einmal ab, geht dann Pibi, geht dann euch was zu trinken holen, was essen, wenn ihr Hunger habt, und dann könnt ihr gediegen da rein steppen. Das Lächerlichste ist ja gerade in sowas wie der Schleierhalle. Die Ränge an der Seite, die sind ja nett abgetrennt von dem Stehbereich. Echt? Nee. Das heißt, du hättest dir auch eine Sitzkarte für die Hälfte des Preises holen können und dann einfach runterstehen. Generell sind ja alle Gänge verbunden miteinander. Schon. War die günstiger. Und da, wo wir reingelaufen sind, durch diesen Durchgang in die Halle dann quasi rein, also in den Innenbereich, da sind links und rechts, ging es zu den Sitzreihen, nachdem wir die Karte gezeigt hat. Stimmt. Und da hätte schon einfach aber die Treppe straight runterlaufen können. So scheiß drauf. Weil es auch generell niemand gecheckt hat, dass er das Ticket erst da drin eigentlich zeigen muss. Ja. Weil jeder hatte so diesen Sicherheitstyp, der die Leute abgetan hat, hat gezeigt, der wollte es gar nicht wissen, so wie ihre Karte drin ist oder nicht. Nee, war ein echt cooles Konzert, fand ich. Also Willst du erst über die Vorband reden? Das war eigentlich auch erwähnenswert. Die Satan-Beschwörung. Ja, also ich hatte das Gefühl, Satan ist uns so nah war der mir, glaubt man nie, auf dem Konzert. Das war verrückt. Also der wurde direkt auf der Bühne beschworen. In den Flammen hat man so ein bisschen Anzeichen an Dämonität gesehen. Und mehr hat man auch nicht verstanden eigentlich vom Text. Nee. Er wurde gehailed. Ja, Hail Satan, das kam ein paar Mal. Sehr häufig. Das kam ein paar Mal. Und der Rest war... Und die haben auch, das habe ich ja auch nach dem Konzert gesagt, die haben auch in dieser halben Stunde, wo die gespielt haben, das komplette Pendant abgefeuert, was nur ging, Alter. So, an was? Die Kostüme, Masken, angemalt, der Hut, so einen langen Priesterhut aufgesetzt. Dann hat er einmal, der hat ja zwischen den Liedern einmal kurz so zwei Fackeln hochgehoben und dann wieder weggeworfen. Hauptsache einmal kurz Feuer gemacht. Stimmt, das war ganz crazy. Leute, wir brauchen noch irgendwas, machen wir einmal kurz Feuer. Aber das Lied ist nur, die Pause ist nur ganz kurz. Ja, egal, ich werf's nach hinten. So, weißt du, das war so, wir wollen auch zeigen, was wir können. Wir haben leider nur eine halbe Stunde, deswegen machen wir alles in der halben Stunde. Alles einfach. Am Schluss machen wir noch so ein Finale, wo wir alle mit einer Trommel vorne stehen, aber nicht spielen, sondern nur so tun, als würden wir spielen. Das war zu fein. Checkt's ab, Behemoth auf Spotify. Behemoth, der Schlagzeuger, hat uns offiziell zum Töten freigegeben. Wieso das? Ja, weil der kam auf die Bühne, dann hat er einmal so einen Stick so am Hals vorbeigezogen und aufs Publikum gezeigt. Wir sind dem Tode geweiht. Wir sind dem Tode geweiht. Ja. Das war echt sehr interessantes Konzert. Aber die Leute um uns rum haben es, glaube ich, alle ziemlich hart gefeiert. Ah, ich glaube nicht alle. Am Anfang waren ja auch noch weniger da. Aber da waren auch noch viele mit so anderen Black Metal Deathcore Shirts unterwegs. Weil ich glaube, dem Heaven Shall Burn Kerl hat's gefallen. Heaven Shall Burn. Der hat's gefallen. Einer hatte, glaube ich, ein Behemoth-T-Shirt an. Ja, ein paar standen mit Doom rum und Doom ist auch so eine deutsche Black Metal Band. Das Ding ist ja, die sind ja nicht mal Black Metal. Die waren ganz am Anfang Black Metal und sind dann ganz langsam in Death Metal umgewandelt. Death Metal. Das ist Death Metal. Das will ich nicht hören in meiner Freundin. Nee. Weder Black Metal noch Death Metal. Metal. Metal, Leute, Metal. Ja, und dann kam Slipknot. Dann kam sie. Mit For Those About to Rock von AC/DC auf die Bühne. Und ich wollte es so filmen, weil ich auf diesen Monitoren immer gesehen habe, dass das Konzert anfängt, indem das riesengroße Banner nach hinten weggezogen wird, so ganz schnell, dann fällt es so zusammen. Das sah einfach geil aus. Das sieht so fett aus. Und dann kam direkt ja dieses blaue Bühnenbild. Mhm. Aber dann habe ich so angefangen zu filmen, dann lief das Lied so 2 Minuten, auf einmal macht es einen Schlag, das zieht weg. Und ich habe halt gedacht, ich warte, bis es leise wird und dann geht's los. Aber war einfach schlagartig. Ich glaube, damit hat auch niemand gerechnet, der war da war. War auch mega gut, dass ich es nicht gefilmt hat, weil das war halt echt so... Das kam so überraschend. Das kam richtig überraschend. Und ich glaube, das ist auch, warum sie es machen. Ja. Ich glaube, wenn die anfangen würden mit irgendeinem bekannten Intro, so dieses Zahlen-Intro oder so, dann wird jeder damit rechnen, jetzt geht's los. Aber wenn dann so Those About to Rock von AC/DC ist. Also ich hab's gefeiert irgendwie, ich hab's richtig gefeiert. Aber das erwartet kein Mensch bei einem Slipknot-Konzert. Dann läuft es da so und alle so, geil, wann kommt ein Lied von euch? Alle palabern noch ein bisschen. Und dann ging's los, Alter. Und es war echt ich fand es ein richtig gutes Konzert. Mhm. Ich fand den Sound nicht so top. Ich habe auch viel danach noch gelesen auf Reddit und so. Die an der Seite saßen, hatten anscheinend so einen dreckig schlechten Sound, dass sie sich richtig beschwert haben, dass teilweise sogar die Leute, die Booking-Firma bzw. die Organisatoren um Geldrückerstattung angeschrieben haben. Ja. Krass. Die haben die Lieder nicht erkannt. Die saßen an der Seite und haben die Lieder nicht erkannt. What? Das ist schon richtig heftig. Ja, ich find's schade, dass man so einzelne Sachen nicht so gut gehört hat. Ja. Also gerade diesen DJ und so und die ganzen Special-Effekte. Es war halt ich fand auch den Schlagzeug. Den Sänger fand ich oft zu leise. Fand ich? Ja. Ich fand ihn manchmal sogar zu laut. Echt? Ich habe manchmal nur Schlagzeug und den Sänger gehört. Ah, ich hab fast nur Schlagzeug und Gitarren gehört. Ja, Gitarren hat man auch viel gehört. Ja. Aber trotzdem war es, ich finde, das, was man hören sollte, hat man gehört. Ja. War geil, die Lieder mal live zu hören und dass die live auch so wiedergeben können. Und das halt auch richtig fett ist bei denen, dass die live die Lieder schneller spielen, weil es mehr Energie hat. Echt jetzt? Ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Das wusste ich schon, das ist ein Fun-Fact. Jetzt geht's auch los. Nee, die waren, glaube ich, letztes Jahr bei Rock am Ring. Und da haben wir das auch angeguckt im Livestream. Und dann saßen wir da zu siebt oder so und haben so, Alter, das ist doch viel zu schnell, das Lied ist doch viel zu schnell, was geht denn ab, warum spielen die das so schnell? Und dann habe ich es danach gegoogelt und habe rausgefunden, dass die irgendwann mal gesagt haben, wir spielen jedes Lied 5 bis 10 BPM schneller als auf dem Album, weil es einfach viel mehr Energie live hat, wenn man das nochmal schneller ballert. Und das ist dann ihr Ding, krass. So, die spielen jedes Lied einfach schneller als aufgenommen. Wäre mir nicht aufgefallen, ja. Was er gesagt hätte. Interessant. Und dadurch drückt das halt. Die drücken generell. Die drücken wieder. Generell, aber da gibt's nochmal so von hinten so. Das ganze Konzert hat auch komplett einmal durchgedruckt. Ja. Kurz zwischendrin gab's immer kurz Pausen, hat so die Atmosphäre gewechselt wegen der ganzen Beleuchtung. Das und war dann, ein krasses Bühnenbild einfach. War verrückt. Dann gehen kurz alle weg, einer bleibt da und dann kommen sie wieder und dann macht's wieder. Und die ballern das Set halt auch kurz durch. Ja. Das waren jetzt Worte, ich hab mir eine Live-Setlist besorgt. Das am Schluss war übrigens eine Zugabe. Ah, okay. Das war. Ja, ich fand es jetzt nicht so wild, dass sie dann gegangen sind. Ja. Nee, aber die letzten 3 Lieder waren quasi Zugabe. Offiziell tituliert als Zugabe. Die haben quasi mit Duality geendet. Das war das letzte offizielle Lied und dann kam die Zusage noch danach. Ah, okay. Aber die haben insgesamt 17, 18. 19, also inklusive Intro gespielt. 19 Lieder. ACDC-Intro. Nee, das wäre das 20. Okay. Sehr gut. Das ist schon krass. Aber nur, glaube ich, 3 Lieder vom neuen Album. Wie ich ja davor schon gedacht habe. Ich glaube nicht, dass die so viel, weil die haben halt so viele Klassiker. Ja. Die können auch nicht gehen, ohne die nicht zu spielen. So. Aber die haben nur Unsainted, Nero Forte. Ah, New Abortion ist, glaube ich, noch vom neuen Album. Da waren auch die besten Lieder vom neuen Album, muss man sagen. Ah, nee, New Abortion ist nicht vom neuen Album. Das ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Nee, wir haben doch davor gesagt. Achso, dass wir das Album reden, ja stimmt. Das ist doch wichtig. Sehr gut. Dass wir sagen müssen, ob die Lieder live genauso gut waren. Also die ersten 2, wo du aufgezählt hast, was war das? Nero Forte und Unsainted. Unsainted. Unsainted hatte ich noch, wo wir haben um 2 Minuten dann die Bahn verpasst. Richtig dubbelig, ja. Dann mussten wir eine halbe Stunde warten und eine halbe Stunde dann in der Bahn verbringen. Eine fucking Stunde wegen 2 Minuten. Eine halbe Stunde. Weil wir zu lange in dem räudigen Döner saßen. Naja, aber auf jeden Fall hatte ich dieses eine Lied, das Unsainted Lied, das 2 Lied auf dem Album, hatte ich die ganze Fahrt oder das ganze Ding über dem Ohr, weil das so ein fucking Ohrwurm ist, das Lied. Das ist auch ein geiler Opener gewesen, weil da alle sofort mit einsteigen konnten. Und war ein sehr guter Opener, weil man direkt einfach die Hälfte von seinem Bier unfreiwillig verschüttet hat, weil die ganze Masse alles von hinten nach vorne gedrückt hat. Wir standen auf einmal ganz anders und waren halt zur Hälfte nass. So. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand jedes Lied geil, das die gespielt haben eigentlich. Ja. Also die haben alle Klassiker gespielt, die sie spielen hätten sollen. Bis vielleicht auf Henny hat sie auch gesagt, eine Ballade wäre noch ganz geil gewesen, weil sie da auch coole Dinge haben. Aber an sich hat nichts gefehlt eigentlich, so würde ich behaupten. Beim ganzen Konzert insgesamt. Vielleicht noch The Devil in Eye. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Lied. Das war so eins der bekannteren vom vorletzten Album, glaube ich. Das war auch eine Single. Mir auch ganz arg schwierig. Ich denke, bei manchen denke ich, die sind noch älter wie die, aber eigentlich sind sie es gar nicht. Und deswegen. Nee. Aber The Devil in Eye würde jedem Slipknot-Hörer was sagen und das hat leider gefehlt. Das ist ein sehr schlagzeugintensives Lied. Es sind viele Lieder, sind eigentlich alle. Es ist was geboten halt bei dem Konzert. Es ist nicht so, dass man wegen der Musik dahin geht, sondern man sieht viel, da kommen Flammen, da knallt und dann ist die ganze Bühne voller Rauch. Dann haben sie Laufbänder und der DJ läuft da drauf. Der rennt generell, wenn er nichts spielen muss. Oder und läuft immer hin und her. Läuft er immer rum und guckt in das Publikum und die anderen, halt einfach 9 Leute auf der Bühne. Das sind einfach 9 Leute, die gut, wo eigentlich 3 davon permanent unterwegs sind, weil sie nicht so viel zu tun haben wie die anderen. Also die 2 Perkussionisten und der DJ, die sind ja echt permanent am irgendwas machen. Die sind auch vom Podest, rechts und links. Das ist auch so geil. Da drehen die einfach richtig am Rad. So 2 Türme stehen haben, wo die drauf sind. Mit so LED-Dinger um die Trommeln rum. Und das hat immer gepasst. Das Bühnenbild war richtig. Das war immer stimmig einfach. Ja. Das ist so fett. So Ausschnitten aus den Videos und so. Ja. Ja, Mann, ich fand es ein richtig gutes Konzert. War ein richtig gutes Konzert. Das ist auf jeden Fall in meiner Top 10 der Konzerte, die ich besucht habe, glaube ich. Sehr gut. Mit drin. Ja. Du musst nur vollständigkeitshalber noch das Album an sich bewerten. Ja. We are not your kind. We are not your kind. Er hätte nicht zwischen jedem Lied eine Ansprache machen müssen oder zwischen jedem zweiten, hat er, glaube ich, irgendwas gesagt. Hat er gesagt. Fandisch? Ja, das war oftmals immer so das Gleiche. Ja, aber der hat doch immer nur dann, wenn sie wieder auf die Bühne kommen sind, was gesagt. Ja, genau. Aber war manchmal ein bisschen, ja, bisschen klar. Aber ich glaube, der braucht eine Verschnaufspause. Ja, ich glaube, das ist fucking anstrengend. Ja. Und dann genießen das kurz alle, dass ja, der kurz Piano ist. Dass der kurz ein bisschen was labert. Und der kurz. Aber ich fand es nice, wie gesagt hat, ja, uns gibt es jetzt seit 20 Jahren, vielen Dank so. Hat immer in jedem ja, Satz und Nebensatz fucking gesagt, was das alles unterstrichen hat. Und hat er gesagt, sie werden noch 20 Jahre weitermachen. Ich fand es irgendwie ein bisschen befremdlich, dass er uns nicht ein einziges Mal als Maggots bezeichnet hat. Weil das macht er eigentlich. Was? Das macht er eigentlich. Ja. Eigentlich ist die Fangemeinde von Slipknot sind die Maggots. Vielleicht sind wir keine Maggots. Die Maden. Sind die Deutschen. Nee. Kartoffeln. Naja, aber er hat ja gesagt, Stuttgart ist seine Lieblingsstadt in Deutschland. Weil die immer so ausrasten. Mhm. Das hat ihm gefallen. Aber das sagt er wahrscheinlich in jeder Stadt. Ihr seid meine Lieblingsstadt. Ihr seid so gut. Stuttgart. Ihr seid die Besten. Und danke, Stuttgart. Stuttgart. Ja, also was ich auch noch sagen muss, ich fand es wirklich krass, wie danach einfach Schluss war. Die gehen von der Bühne, Licht geht an, aber brutal hell ist das Licht, war so hell, Alter. Es kommt der komplette Saal einfach hell an und quasi 2 Sekunden später laufen die Securities von hinten mit so einem Absperrband durch, damit sie alle rausdrängen. Und auf der Bühne wird das Zeug schon rausgetragen. Und so. Das habe ich noch nie erlebt, dass so schnell Schluss war. Ein bisschen ungemütlich. Ja. Die wollten einen los haben. Aber ich glaube, ich weiß warum. Weil die fucking 10 Stunden brauchen, um alles auf der Bühne aufzubauen. Und am nächsten Tag hat nochmal irgendeine Band dort gespielt in der Hans-Martin-Schleier-Halle. Am Sonntag war auch irgendwas. Ich glaube, Five Finger Death Punch. Weißt du, was auch war? In der Porsche Arena. Autoradio Discoteca. 80. Da war also die Russenversammlung, die hat dann immer auf dem Klo getroffen und an der Garderobe, die waren so ganz. Also man hat immer gesehen, wenn man rumgelaufen ist, ob die Person zum Slipknot-Konzert oder zum Audio-Radio-Diskothek war. Das war relativ eindeutig an dem Abend. Sowas von getrennter konnten wir es nicht machen. Das ist ja geil. Selbst die Leute, die schwarz getragen haben, hatten mal gesehen, ob das ein ja, Ballkleid ist oder ob das einfach ein Metal-Kerl ist. Oh Mann. Ja, aber das Album, wir waren noch beim Album. Wir waren noch beim Album, Ich finde das Album sehr gut. Also ich mag ja Slipknot. Vielleicht? Ja, ich bin kein. Gar nicht gedacht, wenn ich bin denke, kein so ein brutaler Fanboy, aber ich mag sie sehr gern. Ich höre sie gerne. Und ich finde, das Album reiht sich einfach relativ gut mit ein, so. Ja. Ich finde auch, es sind ein paar spannende Songs mit drauf. Zum Beispiel Spiders heißt er, glaube ich. Das ist glaube ich ein komischer Song, oder? Genau, das ist so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, was es ist. Ja. Weil das so mit viel Gesang ist und wenig ausraschten, was für ja, Slipknot nicht so bekannt ist, außer in Balladen, aber es ist auch keine Ballade. Das ist so ein bisschen irgendwie so ein Pop-Ding. Aber finde ich mal dann spannend, das auch von denen zu hören. Ja. Und dann sind halt wieder die Banger drauf. So Nero Forte halt gerade und Unsainted sind halt so, was weiß ich, in einer Tour mit Duality, Psychosocial und so zu nennen. Ja. Passt einfach gut, finde ich. Passt gut. Hätte ich glaube es auch gesagt. Ja. Und sie uns live finde ich sie wirklich überzeugend einfach. Ja. Da gehört schon nochmal was dazu, um das auf dem Album auch live so hinzukriegen. Ja. Auch einfach insgesamt, so oftmals fehlt halt live irgendwas, oder wenn, gerade bei so Metal-Bands fehlt dann irgendwie so die Wucht von dem ganzen Lied oder beim Geschrei, die auch so die Fülle irgendwie, da ist das alles immer ein bisschen seichter und so, und da denkt man, okay, der hat's doch nicht so drauf wie auf dem Album, aber die kriegen es richtig gut hin. Die kriegen es richtig, und halt auch, also das, was der Schlagzeuger spielt, das ist ja teilweise wirklich krank. Und der kriegt es live einfach genauso hin wie auf dem Album. Ja. Das ist so verrückt. Da gibt's auf Instagram, habe ich die ganzen Dinger, die haben eigentlich ganz nice Kanäle, manche von denen. Ja. Und da war von einem Schlagzeuger eins, da haben sie so 9 GoPros um sein Set rum angebracht. Und dann ist es halt so zusammengeschnitten, wie der ein Lied spielt und man hört den Live-Mitschnitt, aber nur vom Schlagzeug. Also man erkennt vielleicht gar nicht das Lied, weil es halt so krass eskaliert. Da merkt man erstmal, dass der zwischendrin, wo man denkt, dass zwischen einem Anschlag macht er halt noch drei andere, wo man nie dachte, dass man diese das ist auch, krass raushört. Der Slipknot YouTube-Channel wird auch humoristischerweise von vielen Fans nur noch der Drum-Channel genannt, weil die ein Drum-Video nach dem anderen vom Jay Weinberg, dem Schlagzeuger, hochladen, weil die halt gerade während der Tour ständig den mitschneiden und dann laden sie davon so ein Drum-Video hoch, wie er halt irgendein Lied krank durchballert. Ja. Das ist richtig geil. Also für Schlagzeuger ist da richtig viel geboten. Das ist ein brutales Viech. Und das habe ich auch auf der Zugfahrt schon gesagt, es hätte niemand erwartet, dass der ehemalige Schlagzeuger Joey Jordison, der schon zu einem der besten Schlagzeuger weltweit zu der Zeit gehört hat, weil der so krass schnell und so technisch gut war, dass den noch jemand toppen könnte. Und die haben es geschafft. Das muss ich erstmal hinkriegen. Ja, das ist so verrückt. Weil da, also als Fan und als Schlagzeuger denkst du schon mal, fuck, wie wollen die das jemals kompensieren, dass so einer aussteigt? Ja. Das kriegen die nicht hin, die müssen sich auflösen oder sagen, okay, wir machen unsere Songs viel einfacher. Und jetzt ist da einer, der noch kranker Schlagzeug spielt. Also es ist wirklich verrückt. Also passt doch, wenn die sich gefunden haben. Ja. Das ist doch ganz nett. Bleibt es in deiner Mediathek drin? Sagen? Ja, auf jeden Fall. Nice. Also ich glaube, alle da drin, alle Alben von denen. Und manchmal kommt halt gerade das eine Lied auf Shuffle, wo man halt dann nicht so krass feiert, aber dadurch, dass man an den Klang und an die Musik gewohnt ist, dann passt es dann schon immer, dass man es nicht unbedingt skippen muss. Ja. Skippy, skip, skippity, bap, bap. Skippity, bap, bap. Was gibst du für einen Score, oder hast du gesagt, nee? Ich gebe eine 8. 8 von 10. Okay, ich gebe, glaube ich, eine 7. Mhm. Weil es ging hinten raus mir ein bisschen arg zäh ist. Ja, das stimmt. Es geht auch über eine Stunde. Ich glaube, so lange müsste es gar nicht sein. Ich glaube, so 3 Lieder weniger wäre okay. Da sind ein paar Filler-Songs drin. Und wenn die raus wären, dann war es vielleicht eine 8. Aber so, man muss ja immer das Ganze betrachten und nicht nur die krassen Banger. Deswegen. Ja, das stimmt. Würde ich, glaube das sagen. Und falls wir es noch nicht erwähnt haben, die haben Masken auf. Die haben Masken auf. Das sollte man vielleicht an der Stelle mal sagen. Falls die Leute das noch nicht einordnen konnten, welche. Die haben Masken auf und sind Satanisten. Echt? Ja. Okay. Glaube ich, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber sie haben ein Lied, wo sie singen. Hail Satan? Nee, if you're 555, then I'm 666. Ah, okay. Ja. Dann sind sie es auf jeden Fall. Und sie sind auf jeden Fall sehr gesellschaftskritisch, merkt man im Song People Equals Shit, was auf Deutsch heißt. Menschen sind gleich Scheiße. Sind Scheiße. Eieiei. Sehr schön. Wüste Texte auf jeden Fall. Sind ein paar böse Bube. Wenn ihr drauf steht, checkt's ab. Unser Album der Woche hat uns diese Woche mehr als so anderes Album geprägt. Ja. Und dann würde ich sagen, droppen wir direkt Album. Das neue Album, damit wir es auch nicht vergessen, weil sonst... Uno secondo. Wir sind schon wieder bei einer Stunde und haben nur über Musik und irgendeinen Scheiß gebabbelt. Das ist unglaublich. Das ist doch nice. Podcast ist von uns vorher bei 20. Und am Tag sagt er so, oh Scheiße. Warte, wer hat's mir? Der Victor hat's mir geschickt. Victor. Der Victor hat mir empfohlen, das Album, hier ist eine Künstlerin, den du dir mal anhören solltest. Marjan. Marjan heißt der Künstler. Und der hat nur so ein paar einzelne Singles draußen. Unter anderem mit Kro 1975, den kennt man, den Song. Hat, glaube ich, auch Lukas erwähnt als einen seiner Lieblingssongs. Ja, ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Hier, jetzt, wo er hier war? Ja, ich glaube. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Sorry, Lukas, falls du falsch antwortest. Ja. Das ist Folge 37 schon, gell? Ja. Was machen wir eigentlich beim Finale? Beim großen Finale. So weiß man nicht. Beim nächsten Jubiläum, beim 40er Jubiläum. Das müssen wir uns überlegen. Es kommt auf jeden Fall wieder was. Ja. Wir lassen euch da nicht im Stich. Es wird jubiliert. Es wird gefeiert. Hoffentlich mit 200 Zuhörern, wenn ihr es schön mit eurer Telefonlawine gespreadet habt. Telefonlawine des Zorns müssen wir auspacken. Ich würde vorschlagen, ich balle jetzt noch die letzte Lukung der Woche. Ja, Mann. Aber wir machen vielleicht keine neue, weil sonst wird es vielleicht echt ein bisschen zu lang und machen dann beim nächsten Mal wieder mit der gewohnten Dreieinigkeit des Podcasts weiter. Luke, Musik und Google. Also hier kommt es, ich glaube, ein bisschen leise. Ich habe es, glaube ich, schon angehört. Aber ich habe mal auf volle Ohren gestellt. Vielleicht hört man es doch. Also ich schreibe eigentlich immer mit diesen Pilotstiften, falls ihr die kennt. weil ich bin Linkshänder und wenn ich von links nach rechts schreibe, dann verwische ich immer das ganze Blatt und der Pilot schläft in der Lösung, der trocknet sofort und sonst ist meine Hand direkt so von der Farbe, von der Tinte immer, deswegen ist Kuli eher schwer, deswegen schreibe ich wie ein kleines Kind immer mit diesen Pilotstiften. Also mehr habe ich auch nicht verstanden, als ich es mir so direkt angehört habe. Es geht um irgendwelche Pilotstifte, weil er ist Linkshänder und würde nicht mit denen schreiben, würde die Tinte immer verwischen mit Kuli oder so. Okay. Ich glaube, da hat man echt nochmal einen ganz anderen Struggle, wenn man... Aber ich glaube, er hat nicht beantwortet, ob er so ein Mongo-Stift hat. Ne? Haben wir das gefragt? Ich weiß es nicht. Ist das ein Pilotstift vielleicht? Vielleicht ist es ein Pilotstift. Ich weiß auch nicht. Pilot. Ist Pilot? Nee, das war der Pirat. Der Tintenkiller war doch jetzt so ein Pirat immer drauf. Der Pilotstift. Tintenkiller, Alter. Pilotstift. Tintenkiller und Ratze. Radierbar. Ah, okay, das sind die da. Sag mal, ja. Die, wo man radieren kann. Die, wo man, glaubt, nach einem Jahr sieht man die, glaubt, nicht mehr. Ach, den habe ich doch gemeint. Den habe ich gemeint, wo ich gefragt habe, ob du mit so einem radierbaren Stift geschrieben hast. Der mit den Tribals drauf. Ja, ich weiß, dass ich mal so ein Dinger hatte. Das ist ja richtig scheiße. Und dann wird's, das ist ja eh nicht so deckend wie mit einem Kugelschreiber. Und dann bleicht es irgendwann aus. Wichtige Dokumente einfach weg. Deswegen ist der, glaube ich, nicht Dokument. Warum habe ich hier überhaupt noch voller leere Blätter? Ich weiß auch nicht. Nützt dir nicht, wenn es wichtig ist. Der Tribal-Stift, aber ansonsten habt ihr einen Stift, den man radieren kann. Ja, Mann. Genauso gut wie ein Bleistift. Pervers, aber nicht urkundensicher. Notariell, nein. Ich habe nichts unterschrieben. Das haben wir nicht gekauft. Sag mal. Du schön das. Was schon das? Nix, jetzt müssen wir schnell ausmachen. Ja, bevor wir hier noch krepieren. Schnell Fuego, Evening. Ach, meine Nase, die packt es echt nicht mehr, glaube ich. Ach, Patrick, das ist richtig am Arsch heute. Heute ist echt nicht so gut. Naja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Stündchen mit uns auf euren Ohren. Ist schon ein Stündchen. Ist schon locker ein Stündchen. Guck mal, da 63. 63. Ja, was wird auch durchschneiden wieder? Wieder nur runter. Plötzlich doch nur noch eine Dreiviertelstunde. Nee, ich hab so viel. Weil so du viel meine witzigsten Parts immer rausschneidest, Patrick. Ja, ich warte immer, bis du den ersten Gag machst. Und dann schneide ich ihn raus. Dann schneide ich ihn raus und ab da geht's dann immer los. Du hörst eh nicht an, deswegen kann ich machen, was ich will. Ich kann auch deine komplette Spur stumm machen. Durch Microsoft Sam nachsynchronisieren. Das wäre crazy. Das wäre richtig crazy. Hallo, liebe Leute. Okay, jetzt sag mal aber tschüss. Tschüss. Die nächste Schatulle der Pandora aufmachen. Schatulle der Pandora, da schau mal. Ein paar Sachen mischt, oder? Nee, das ist, ich glaube schon, die offizielle Bezeichnung. Nee, das heißt doch Büchse der Pandora. Und Schatulle. Schatulle ist doch mal irgendwas anderes. Das was zum Aufmachen, oder? Das ist der Heilige Gral. Nee. Doch. Die Bundeslade. Nee, der Heilige Gral ist die Maria. Oh je. Also, Leute. Hast du nett? Was? Sakrileg. Da habe ich bestimmt angeguckt. Da Vinci Code. Ich kann mir das nicht merken. So Maria ist der Heilige Gral. Alter, das blitzt wie Sau drauf. Oder da macht jemand gerade ganz hell seine Fenster an. Vielleicht dreht sie ja nochmal eine Runde, die Sabine. Sorry, Sabine, und ich blase hier eine Runde. Jetzt hätten wir den Ü50-Humor. Weißt du, was die Kinder hatten? Was? Sturmfrei. Lol, Alter. weißt du, was war? Sturmwichteln. Ich habe meine Sachen rausgestellt und jemand anderes hat's gekriegt. Gott, Alter. Das ist doch ein Sturmwichtel, was soll das sein? Wie 50 Humor ist das? Alles sturmfrei, fand ich eigentlich ganz okay. Ja, der sturmfrei, der war in Ordnung. Die Dachdecker freuen sich jetzt. Die haben wieder ein bisschen was am Rennen, ey. Ach komm. Füße hoch, Alter. Es kann nur flacher werden. Sag tschüss. Ich wünsche den Leuten was und dann sagst tschüss. Ich wünsche euch eine wunderschöne, angenehme Wochenendzeit. Wir haben ja jetzt heute Freitag, hoffentlich, wo ihr es anhört, vielleicht auch das schon. Das denke ich mir auch jedes Mal, dass wir das nicht sagen, dass wir den Leuten ein schönes Wochenende wünschen. Wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Saufet was, wenn ihr saufen wollt. Chillet, wenn ihr chillen wollt. Macht was mit der Familie, weil die Zeit ist sehr wertvoll. Gange den Kirche am Sonntag, schaue den Tatort an, der kommt bestimmt dann gut aus, Münsteraner Tatort, die sind immer super. Lecker. Super. Und dann haben eine gute Woche nächste Woche. Und nicht so viel Stress und so. Jetzt habe ich Ihnen was gewünscht. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.